1. Aus diesem Grund müssen wir der Botschaft, die wir gehört haben, noch aufmerksamer folgen, damit wir nicht einmalig vom richtigen Weg abkommen oder weggespült werden. 2. Wenn bereits das Wort, das Deutsch Engel übermittelt wird, verbindlich war und die Übertretung so jeder ungehorsam eingerecht Straf nach sich zog, wie konnten wir dann entkommen? 3. Es stellt sich die Frage, wie wir der Verantwortung entgehen wollen, wenn wir ein so bedeutendes Heil vernicht lassen, das zuerst vom Herrn selbst verkündet und später von den Ordensjugend bestätigt wird. For Gott selbst hat dies Botschaft besucht, in dem Zeichen, Wunder und Verstehen Machtaten Worken ließ und die Gaben des Heiligen Geistes nach seinem Willen verteilt. 5. Es ist wichtig festzuhalten, dass Gott die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, nicht der Herrschaft von Engel unterstellt hat. 6. An einer Stelle der Schrift wird jedoch ausdrücklich gefragt, was der Mensch eigentlich ist, das Gott seiner gedenkt, oder wer der Menschensohn ist, das sich ihm kommet. 7. Du hast in für ein Kurs sieht ein wenig niedriger als die Engel eingestuft, in dann aber im IT Herrlichkeit und Ere gekrontend in über den Werk gesetzt. 8. Du hast im als unterwerfen, so dass nichts von seiner Herrschaft ausgenommen ist, allerdings sehen wir momenten noch nicht, dass im tatsächlich schon als untergeordnet ist. 9. Wir sehen jedoch Jesus, der Furker sieht niedriger als die Engel war und nun wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ere gekrönt ist, damit er durch Gottes Gnade für allmenschen den Tod erfahr. 10. Es entsprach Gottes Wesen, für den und durch den als existiert, den Wegbereiter des Heils durch lay den zu wollenden, waren der Wilson zur Herrlichkeit führt. 11. Die so all durgenage, der Highlight, als auch diegenigen, die geheiligt werden, denselben Ursprung haben, schamte sich nicht, sie als sein Bruder zu bezeichnen. 12. Sag namlich, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden und inmitten der Gemeinde Loblieder zu deiner Ehre singen. 13. An anderer Stelle heißt es, ich werde mein Vertrauen auf in Setzen und Zudem, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. 14. Die dies kinder aus Fleisch und Blut bestehen, nam auch dies menschliche Naturen durch seinen eigenen Tod dengenigen zu entmarkten, der die Gewalt über den Tod innehat, namlich den Teufel. 15. Auf dies Weise befreite all Jean, die durch die Standage Angst vor dem Tod ihr gesamtes Leben lang in einer Form von Nächtschaft gefangen waren. 16. Es ist offensichtlich, dass sich nicht der Engel ernimmt, sondern sich stattdessen für die Nachkommen Abrahams einsetzt. 17. Die Schelb muster seinen Bruden in jeder Hinsicht glich werden, ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volks zu sühnen. 18. Die er selbst gelitten hat und versuchungen ausgesetzt war, ist er nun in der Lage, dengenigen bezustehen, die sich ebenfalls in Prüfungen und versuchungen befinden.